بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Elif Lam Mim. Die Offenbarung des Buches, an dem es keinen Zweifel gibt, ist vom Herrn der Weltenbewohner. Oder sagen sie, er hat es ersonnen. Nein, vielmehr ist es die Wahrheit von deinem Herrn, damit du ein Volk warnst, zu denen noch kein Warner vor dir gekommen ist, auf dass sie recht geleitet werden mögen. Allah, der خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون Allah ist es, der die Himmel und die Erde und was dazwischen ist, in sechs Tagen erschuf und sich hierauf über den Thron erhob. Ihr habt außer ihm weder Schutzherrn noch Fürsprecher. Bedenkt ihr denn nicht? Er regelt die Angelegenheit vom Himmel bis zur Erde. Hierauf steigt sie zu ihm auf an einem Tag, dessen Maß 1000 Jahre nach eurer Berechnung sind. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون Jener ist der Kenner des Verborgenen und des Offenbaren, der Allmächtige und Barmherzige, der alles gut macht, was er erschafft. Und er machte die Schöpfung des Menschen am Anfang aus Lehm. Hierauf machte er seine Nachkommenschaft aus einem Auszug aus verächtlichem Wasser. Hierauf formte er ihn zurecht und hauchte ihm von seinem Geist ein. Und er hat euch Gehör, Augenlicht und Herzen gemacht. Wie wenig ihr dankbar seid. Und sie sagen, sollen wir etwa, wenn wir uns in der Erde verloren haben, denn wirklich wieder in neuer Schöpfung erstehen? Aber nein, sie verleugnen die Begegnung mit ihrem Herrn. قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ Sag, abberufen wird euch der Engel des Todes, der mit euch betraut ist. Hierauf werdet ihr zu eurem Herrn zurückgebracht. Könntest du nur sehen, wenn die Übeltäter vor ihrem Herrn die Köpfe hängen lassen. Unser Herr, jetzt haben wir gesehen und gehört. Bringe uns zurück, so wollen wir rechtschaffen handeln. Gewiss, wir sind nun überzeugt. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. Und wenn wir gewollt hätten, hätten wir jeder Seele ihre Rechtleitung gegeben. Aber nun ist das Wort vor mir unvermeidlich fällig geworden. Ganz gewiss werde ich die Hölle mit den Dschinn und den Menschen allesamt füllen. So kostet es dafür, dass ihr die Begegnung mit diesem eurem Tag vergessen habt. Gewiss, wir haben euch auch vergessen. Kostet die ewige Strafe für das, was ihr zu tun pflegtet. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Nur diejenigen glauben an unsere Zeichen, die, wenn sie damit ermahnt werden, ehrerbietig niederfallen und ihren Herrn lobpreisen und sich nicht hochmütig verhalten. Ihre Seiten weichen vor den Schlafstätten zurück. Sie rufen ihren Herrn in Furcht und Begehren an und geben von dem, womit wir sie versorgt haben, aus. Keine Seele weiß, welche Freuden im Verborgenen für sie bereitgehalten werden, als Lohn für das, was sie zu tun pflegten. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. Ist denn jemand, der gläubig ist, wie jemand, der ein Frevler ist? Sie sind nicht gleichzustellen. Was nun diejenigen angeht, die Glauben und rechtschaffene Werke tun, so wird es für sie die Gärten der Zuflucht zur gastlichen Aufnahme geben, für das, was sie zu tun pflegten. Was aber diejenigen angeht, die freveln, so wird das Höllenfeuer ihr Zufluchtsort sein, jedes Mal, wenn sie aus ihm herauskommen wollen. Werden sie da hinein zurückgebracht. Und es wird zu ihnen gesagt, kostet die Strafe des Höllenfeuers, die ihr für Lüge zu erklären pflegtet. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. Wir werden sie ganz gewiss etwas von der diesseitigen Strafe vor der größeren Strafe kosten lassen, auf dass sie umkehren mögen. Und wer ist ungerechter als jemand, der mit den Zeichen seines Herrn ermahnt wird? Und sich hierauf von ihnen abwendet. Gewiss, wir werden an den Übeltätern Vergeltung üben. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلِ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Wir gaben bereits Moses die Schrift,